Man muss es erst lernen, damit umzugehen. Das ging mir auch so, Herr und Gebieter. Erlaube, dass ich dir helfe. Sie griff in die leere Luft und im Nu hatte sie den Gürtel Gemmal geöffnet und Bastian sah sich selbst wieder. Er stieß einen erleichterten Seufzer aus, dann lachte er und auch Xayide lächelte und sog Rauch aus dem Schlangenmundstück ihrer Wasserpfeife. »Nun bist du besser gegen jeden Schaden geschützt, und daran liegt mir mehr, als ich dir sagen kann, Herr.« »Schaden?« erkundigte sich Bastian noch immer ein wenig konfus. »Was für ein Schaden denn?« »Oh, niemand ist dir gewachsen, nicht wenn du weise bist. Die Gefahr liegt in dir selbst, und deshalb ist es schwer, dich vor ihr zu schützen.« »Was meinst du damit, in mir selbst?« wollte Bastian wissen. »Weise ist es, über den Dingen zu stehen, niemanden zu hassen und niemanden zu lieben. Aber dir, Herr, liegt noch immer an Freundschaft. Dein Herz ist nicht kühl und teilnahmslos wie ein schneeiger Berggipfel. Und so kann einer dir Schaden zufügen. Und wer sollte das sein? Der, dem du trotz all seiner Anmaßung noch immer zugetan bist, Herr. Drück dich deutlicher aus. Der freche und ehrfurchtslose kleine Wilde aus dem Stamm der Grünhäute, Herr. Atreo? Ja, und mit ihm der unverschämte Fuchur. Und die beiden sollten mir schaden wollen? Bastian musste fast lachen. Xayide saß mit gesenktem Kopf. Das glaube ich nie und nimmer. Ich will nichts mehr davon hören. Xayide schwieg und senkte den Kopf noch tiefer. Nach einer langen Stille fragte Bastian, »Und was sollte das überhaupt sein, was Atreo gegen mich vorhat?« »Herr, ich wollte, ich hätte nichts gesagt.« »Nun sag auch alles und mache nicht nur Andeutungen. Was weißt du?« »Ich zittere vor deinem Zorn, Herr«, stammelte Xayide und bebte wahrhaftig am ganzen Körper, »aber auch wenn es mein Ende ist, so will ich es dir doch sagen. Atreo sinnt darauf, dir das Zeichen der kindlichen Kaiserin zu nehmen. Heimlich oder mit Gewalt?«